das Haus der Familie. Die archetypische Wiederholung, die Beherrschung durch einen Mythos, die synchronistischen Phänomene in unserem Leben, die Tatsache, dass wir selbst Parzival sein könnten, zwingen uns innerhalb eines Symbols zu kämpfen, um die Verwandlung zu erreichen. Wenn wir uns beim Erinnern anstrengen und versuchen, das Gedächtnis des Blutes zu durchdringen, könnten wir viel weiter kommen auf dem rückläufigen Weg des Swastika Levogira, noch weiter zurück als die irdische Geburt, die des Chakra Muladhara. Parzival lehrt uns, dass es eine ganze Familie des Gral gibt, ein Familienhaus, das der Exilierten, der aufrührerischen Engel, der treuen Engel, welches die Familie ist, die mit ihrem großen Führer zurückblieb, den Gral zu bewahren. Sie sind alle miteinander verwandt. Vielleicht ist es am Ende nur einer, wie wir sagten, der sich teilte, als er von einem anderen Universum aus durch eine übereinstimmende Tür eintrat. Auf jeden Fall ist es ein großer Vorfahre und ein Lichtwesen eines anderen Lichtes, einer anderen Sonne, die nichts mit dem Demiurg Jehova, des Herrn der Finsternisse, zu tun hat. Wie auch die Arier nichts gemein haben mit jener psychischen Entfaltung von Jehova, dass die Juden sind. Aber unser großer Vorfahre hat auch eine große Ahnin bei sich. Denn Luzifer hat Lilith, Wotan hat Frigga, Shiva hat Parvita und El-Ella hat El-A-El. In dem Kampf, der unsere Vorfahren auf den Iringweg, den des Gedächtnisses des Blutes darstellt, müssen wir den schlauen und ränkevollen Angriffen des Feindes widerstehen, die manches Mal wie synchronistische Phänomene erscheinen. Zum Beispiel, während ich dieses Werk schrieb, habe ich Prüfungen bestehen müssen, die sich mir als Hilfe anboten und jenen Synchronismus in solidarische Phänomene umwandeln müssen. Weil mir dieses so gelang, entdeckte ich, dass das, was mich nicht umbringt, mich nur stärker macht, wie Nietzsche sagte. Oder aber, die Hilfe wird nur dann eine wahre Hilfe sein, wenn wir in der Lage sind, diese in jenes Gedächtnis des Blutes einzugliedern, das von den fahrenden Krieger unseres eigenen Familienhauses, der Familie des Gral, des esoterischen Hitlerismus herrührt. Denn die Stimme des Blutes wird sich hier niemals irren. In El-Ella, Buch der magischen Liebe, habe ich das Thema des Familienhauses und des großen Vorfahren behandelt. Als ich mit dem Zeichen der Erinnerung meines Ordens praktizierte, gelangte ich weiter zurück über meine eigene Geburt hinaus, wobei ich einen entfernten Ururgroßvater begegnete. Es ereignete sich ein mysteriöses, synchronistisch-solidarisches Phänomen. Denn jener Vorfahre aus dem 18. Jahrhundert hieß Parama, derselbe Name wie das Wort, das wir im Orden gebrauchten, um uns mit den Monden des Jupiter in Verbindung zu setzen. Don José Parama stammte aus Salamanca, an deren Universität, wie es heißt, eher den Teufel, man lese hier mit der größten Eigenheit Luzifer, gelehrt haben soll und gelangte im selben Jahrhundert nach Valparaiso, wo er Elena Vinas Cortés heiratete, jedoch mit seinem Segelschiff sogleich wieder aufbrach, um niemals wiederzukehren. Er hinterließ seiner Gemahlin viel Geld und eine große Rolle mit Pergamenten. Wie Herzeleute war Elena eine Witwe, die guter Hoffnung war, ein Mädchen zur Welt zu bringen. Was war aus Parama geworden? Wohin ist er gezogen? Kehrte er zum Jupiter zurück? Ist er in die Stadt der Cäsaren, der weißen Götter, eingedrungen? Hat ihn das Meer verschlungen wie Pedro Sarmiento de Gamboa? Oder war er vielleicht ein Templei, ein Gralsherr, der nur in ferne Länder kam, um seinen Samen von anderen Sternen zu hinterlassen? Seinen Gralssamen? Denn in jenen Pergamentrollen stand, dass er ein Herr des Ordens der schwarzen, weißen und roten Umhänge sei. Der gesamte alchemistische Prozess der königlichen Kunst der Verwandlung, kurz zusammengefasst. Der Umhang ist der Mantel der Repanse de Scheue, die Tarnkappe Siegfrieds und die Tonika der Neso. Es ist der Astralkörper, die Unsterblichkeit und die Materialisierung des Astralkörpers. Die Tochter von José Paramá und Elena Vinas Cortés wurde Josefa Paramá genannt, in Erinnerung an den verschwundenen Vater, womit sich offenbarte, wie sehr seine Ehefrau ihn geliebt und betrauert hat. Und diese Tochter begann eines Tages, vielleicht an einem Nachmittag in jenem fernen Hafen Valparaiso, vor mehr als 100 Jahren einen Wickel für den Nabel, Chakra Manipura, ihres Ururenkels zu stricken. Sie tat dies nicht für ihren Sohn, nicht einmal für ihren Enkel oder Urenkel, meinen Vater, sondern für mich, ihren Ururenkel. Diese zarte und anregende Geschichte habe ich in Weder über See noch über Land erzählt. Als mein erster Sohn zur Welt kam, übergab mir meine Großmutter väterlicherseits dieses Wäschestück, das zufällig auf dem Boden eines alten, nach Äpfeln duftenden Koffers gefunden worden war. Es war in ein viele Jahre altes Seidenpapier eingepackt, das folgende Aufschrift meiner Großtante trug: Dieses ehrwürdige Stück wurde von unserer Großmutter väterlicherseits gestrickt und ist für den kleinen Nabel ihres Ururenkels bestimmt. Ich bewahre es noch heute in seiner ursprünglichen Verpackung wie etwas Heiliges, wie eine Botschaft und ein Zeichen der Familie des Gral. Wenn dieser Wickel zur Zeit meiner Geburt gefunden worden wäre, hätte man ihn sicher verwendet. Er wäre abgenutzt worden und danach verloren gewesen. So wie er mir übergeben worden war, mitten im Weltkrieg, konnte er in mein Bewusstsein dringen und sogar noch weiter zum Gedächtnis des Blutes, meines Blutes, das der Familie des Gral. Weil es möglich ist, dass Paramá, Eingeweihter jenes alchemistischen Ordens, in ihm und in Salamanca erkannt hat, dass es in Huitramana-Land das Land der weißen Götter war, wo man jetzt den Gral bewahrte. Also entschloss er sich, hier seinen Samen abzulegen, damit die Note weiter erklingen könne und durch seine Tochter, weil es die Frauen sind, die Priesterinnen des Gral, die das große Geheimnis bewahren und weitergeben, wenn alles andere unterlegen und die Erde Gaste geworden ist, die Botschaft und die Bestimmung an mich weitergegeben werde. Die Rote schwingt weiter und lässt jene Melodie des Amor in mir erklingen. Denn eine über Jahrhunderte stattgefundene ganze Mühe hat in mir Früchte getragen, geduldig weitergegeben in den Chromosomen, die anscheinend über Zeitalter hinweg verloren waren und nun wiedergefunden wurden. Welch eine Verantwortung, welch ein harter Kampf, alle die Toten, die nicht gestorben sind, wieder zu erwecken, das große Werk zu Ende zu führen, Luzifer zu sühnen, den Sohn des Menschen, den Sohn des Todes zu gebären. Ach, wenn das Gedächtnis des Blutes von allem Anfang an gewirkt hätte, wenn die Arbeit der Verwandlung nicht so schwierig wäre. Aber so ist das Schicksal, das auch von den Nornen gewebt wurde.